China, Hamburg. Kapitel 1. Tina trinkt Champagner. Tina ist in einem Flugzeug, in der Business Class. Es ist ein Flugzeug der Lufthansa. Das Flugzeug kommt von New York. Es fliegt nach Hamburg. Kapitel 2. Das Flugzeug landet in Hamburg. Tina ist happy. Sie nimmt das Handy. Sie telefoniert. Sie sagt: Paula, ich bin gelandet. Paula ist Tinas beste Freundin. Kapitel 3. Die Temperatur ist 25 Grad Celsius. Die Sonne scheint. Tina holt das Gepäck. Es ist ein blauer Samsonite-Koffer und eine Tasche. In der Tasche sind viele CDs aus Amerika. Kapitel 4. Hallo Tina. Hallo Paula. Sie geben sich einen Kuss. Wie war New York? Fragt Paula. Fantastisch, sagt Tina. Wie ist dein Englisch? Natürlich perfekt. Tina lacht. Sie sagt: Ich kann jetzt sprechen wie der Präsident der USA. Kapitel 5. Tina und Paula gehen zum Auto. Sie fahren auf die Autobahn. Paula hat den großen Mercedes von ihrem Vater. Sie fährt sehr schnell. 200 Kilometer pro Stunde. Tina denkt, 200 fahren ist Stress.